Bist du bereit? Dann nehmen wir jetzt quasi auf. Fantastisch. Und begrüßen unsere Hörer zur 42. Folge mit der Antwort auf allem. Auf alles. Ja. Die heißt Whisky. Genau. Schlicht und simpel. Whisky ist die. Wir haben wochenlang mit führenden Forschern aus zahlreichen Bereichen der Wissenschaft zusammengearbeitet, eine 27.000 Variablen umfassende Formel entwickeln lassen und kamen am Ende zu dem Ergebnis, dass egal was man einsetzt, Whisky immer rauskommt. Whisky ist die Antwort. Whisky ist die Frage, die Whisky-Formel. Whisky ist die Frage und die Antwort. Ja. Whisky ist alles, was war, alles, was ist und alles, was sein wird. Und Whisky ist lecker. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe auch dieser Whisky. Ja. Wir haben uns Nachschub besorgt in einem Whisky-Ausproben-Austausch-Etablissement. Ja. Keine Ahnung. Klingt verrucht. Ja, so wie wir. Ja. Und wir haben ein paar Brüppchen bestellt und unter anderem den Simons Bavarian Pure Pot Still Whisky. Genau. Habe ich das so richtig beschrieben? Richtig. Den wollte ich mal schon immer probieren, weil der Simon, der macht auch irgendwie Wein. Okay. Und andere feinste Destillate. Und über den gab es mal ein Anruf-Podcast-Dings mit Holgi. Ach echt? Und da habe ich dann nämlich mal geguckt und wollte unbedingt mal probieren. Der macht auf jeden Fall auch super viel anderen Scheiß. Also tausend viele Brände und Schlehenschnaps und sieht so, ist so ein ganz sympathisch aussehender Typ mit so einem Bart und ja, kommt halt irgendwie aus Franken. Ja, so wie dieser Whisky. Also ein Deutscher. Irgendwie die Gerste ist aus eigenem Anbau. Zur Gerste kommen wir ja später noch ein wenig. Ja, bestes fränkisches Malz in Barrique-Fass gelagert. Ja, ich bin ziemlich gespannt. Ich auch. Daraus. Also was daraus kommt. Whisky, den Slyers haben wir mal probiert auf dem Stammtisch. Auf oder oder auf dem Whisky-Messe. Nee, den, auf der Whisky-Messe haben wir den auf der Whisky-Messe haben wir den Schweizer. Und beim Stammtisch haben wir diesen Threeland Luxemburger Whisky probiert, der völlig schlecht war. Ja. So, ich schenke. Das haben wir bestimmt schon mal erwähnt, aber es gibt mittlerweile mehr Whisky-Destillen in Deutschland als in Schottland. Echt? Ja, wusste es nicht, dann haben wir es wahrscheinlich auch nicht erwähnt. Das liegt daran, dass jeder, der weil Whisky jetzt ja ein Trend wieder geworden ist, oder sehr im, ich will nicht sagen im Kommen, sondern eigentlich schon wieder da ist, seit einigen Jahren. Ja. Es sind einfach ganz viele Leute, die eh Schnaps produzieren, auch vorrangig halt Edelbrände. Krass, riecht gerade wie Hefeteig. Auf den Zug aufgesprungen und machen halt auch irgendwie einen Whisky. Und der ist meistens gar nicht so billig und gar nicht so gut scheinbar. Ja. Aber der soll ja gut sein. Deswegen bin ich mal gespannt, weil also ich würde sagen, wir halten mal unser Näschen rein. Wie viel Prozent hat der? 40, glaube ich. Also Hefe stimmt schon irgendwie da. So ein Hefeteig und das, da drauf ein bisschen Frucht. Ja. Äpfel. Finde ich stark. Unter Birnen. Apfel finde ich auch sehr stark. Apfel ganz extrem. Birne, ja, so Apfel. Hätte ich gerade, also Fallobst. Fallobst, ja. Von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, riecht ein bisschen wie so ein Apfelbirnen-Hefekuchen. Ja. Was ich geil finde, würde ich gerade gern essen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also, was anderes mal, weil deutsche Whiskys, also die ich probiert habe, die zwei da, die waren irgendwie, oder ne, drei, ich habe auch mal einen aus der Eifel irgendwie probiert. Ja, aber war das nicht auf dem Whisky-Stammtisch? Ich meine, ich hätte den auch mal probiert, aus der Eifel. Von der, ja, Arbeit, der so richtig derb nach frischem Kantholz geschmeckt hat. Ja, die Kantholz assoziiert, ich erinnere mich. Aber der hier hat ja doch eine süße Früchte, so Apfel, Birne. Ein bisschen halt so Hefe, finde ich. Also so Hefeteig, ja. Schon so eine. Ja, das ist momentan so das, was der rausziehen. Das, ja, was so am. Aber. Am höchsten da, weitesten vorsticht. Ich probiere jetzt mal. Ja, probieren wir mal. Ich finde eine deutliche Holznote. Mhm. Ich fand gerade die Hefenoten ganz krass. Die fand ich jetzt auch im Geschmack irgendwie wieder. Ja. Vielleicht war das so ein bisschen das, was auch dann erwartet habe. Aber auch Frucht. Frucht muss ich schon auch sagen. Auf jeden Fall. Aber ja. Dieses, ich weiß nicht, warum das bei deutschen Whiskys immer so ist. Die schmecken immer so nach so frischem Holz. Und die schottischen ja nicht. Ja, nicht unbedingt. Es könnte daran liegen, dass die Fässer vielleicht nicht so frisch sind. Also ja. Bei den deutschen Whiskys war das jetzt relativ neu, als frischer sind, so rum, wollte ich sagen, und in Schottland weniger. Jetzt finde ich übrigens beim Buch Mirabelle ganz stark drin. Hört gerade vom Geruch ganz viel wie der Mirabellenbrand, den ich da habe. Okay. Finde ich, also... Mir kommt er jetzt beim Riechen sprittiger vor, muss ich sagen, beim zweiten Mal. Bisschen mehr Alkohol. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen... Ich denke gerade, ist in diese Mirabellennote. Also ich finde, da ist jetzt irgendwie dieses Apfel und Birne so ein Stück weit verschwunden. Die Hefe finde ich immer noch leichter, aber echt nicht mehr so stark. Ich finde, das Holz kommt noch mehr zu Gelten. Jetzt kommt noch mehr Holz, ja. Ja doch, die Hefe ist schon noch da. Ist auf jeden Fall sehr ölig im Mund. Sehr rund, finde ich. Mhm. Ein Holz, Süße. Und im Abgang schon etwas bitter. Finde ich, ja doch. Ganz hinten. Ja. Kippt der so, ja doch. Und dann wird er auch trocken im Mund. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil vorher, ich finde auch, Mirabelle schmecke ich da eigentlich schon halbwegs raus. Jetzt auch so im Geschmack. Ja. Hat mir gerade unheimlich gut geschmeckt, weil ich stehe ja sehr auf Mirabellen. Und es war gerade so schön da. So dieses, ja, Mirabellen haben ja auch so einen kräftigen Geschmack, wenig Säure, wenn sie, also reife Mirabellen, wir reden jetzt natürlich gerade von reifen Mirabellen, ja. Im Vergleich so zu Äpfeln oder auch Birnen. Viel weniger Säure und es habe ich auch da das Gefühl nicht, dass das drin wäre. Und das fand ich gerade schön. Also ich finde ihn nicht schlecht. Also dieses Bittere hinten raus stört tatsächlich ein bisschen. Ja. Da finde ich ihn dann nicht mehr so rund. Der Kipp, aber das kam auch wirklich irgendwann. Ich wollte schon widersprechen und dann ist es aber hinten raus nochmal so richtig schön gekippt. Und war dann da. Ist auf jeden Fall so bis jetzt der beste deutsche Whisky, den ich getrunken habe. Aber hat auch einen horrenden Preis, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren knappe 60 Euro. Ja, aber es ist nur 0,5er Flasche. Echt? Mhm. Ich glaube, ich guck mal noch mal gerade nach. Wir gucken mal kurz und dann. €58. Ah, nee, was so teuer war, war der Schlehenbrand von ihm. Ah, okay. Da hatte ich mal geguckt. Das war nämlich. Schlehenbrand. Schlehenbrand ist eine feine Sache, ja. Wenn er gut ist, ja. Ich will, also, der kommt für mich jetzt auch nicht unbedingt. Ich will, hätte den jetzt wahrscheinlich, also, ja gut, ich kann, weiß ja auch einfach nicht, was typische deutsche Whiskys wäre. Ich finde, er hat einfach was von einem einfachen Spaceside Whisky. So ein bisschen viel ja, Frucht. Ein bisschen Holz, nicht wirklich viele Ecken und Kanten, außer hinten diese bittere Sache. Da würde ich mich aber auch einfach dran stören und würde sagen, das kann ich woanders vielleicht als Bayside runder und angenehmer haben. Ja. Aber ist okay, finde ich. Also der ist auf jeden Fall, ist es ein gut gemachter Whisky. Ja. Und da habe ich nicht immer einen Eindruck gehabt, bei den zwei, Deutsch, drei Sachen, ja, die ich probiert habe. Gibt ja noch diesen, der ganz bekannte Glen Ellen, Els oder so. Der kommt irgendwie aus Norddeutschland. Die haben mittlerweile eine echt große Whisky-Palette. Da okay, muss man mal. Können wir auch da mal. Muss man mal nachschauen. Machen wir Deutschlandwochen. Deutschlandwochen. Ja. Wann ist denn Deutschland nochmal Weltmeister in irgendwas? Dann können wir das machen. Schlandsche Whisky-Wochen. Ja gut, also viel mehr ist da jetzt auch nicht rauszuholen, glaube ich, ganz ehrlich. Ne, steht auch nichts, wie alt er ist, ne? Mm-mm. Da steht halt, das finde ich in Akazien, Spessart-Akazien-Fässern ist. Ja. Ob das vielleicht so diese bittere Note ist im Abgang? Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall okay, der Whisky. Der ist echt okay. Aber ich, also mich stört das vielleicht, das, was wieder so dann auf whisky.de jetzt haben wir nachguckt, einfach so als das Unverwechselbare dieser Akazien- Nachklapp ist, glaube ich, tatsächlich Note, die vermute einfach diese bittere, die auch wirklich die Frischholz nicht, ja, nach Holz schmeckt, die für mich nicht passend ist zu dem, was ich vorher schmecke. Diesen ja, schönen runden, so Saft, also Saft, aber so, naja, wie so, ja, Mirabellen halt, aber so richtig schon eingelegt, wie so, oder wie sie halt auf dem Hefekuchen sind. Ja. Das ist so ein bisschen verknüpft mit der Hefe, das finde ich vorher super und dann ist mir das zu krass als Bruch. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Vielleicht gibt's auch Leute, gibt's die stehen Leute, da drauf. Ich mag halt bitter. Mit so einem Akazienkantholz in den Rachen. Ich mag halt bitter so oder so halt eher nicht. Ja, manchmal finde ich es ganz cool, aber jetzt gerade stürzt mich einfach in der Kombination. Ja. Aber durchaus okay. Also den kann man durchaus mal probieren, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat. Ja. Dass, 60 € dafür würde ich jetzt nicht ausgeben. Ich glaube ich auch nicht. Einfach weil es für mich jetzt nicht so passend ist. Und ich glaube, ich für 30, 35, 40 Euro Spaceheads bekommen kann, die mir mehr liegen einfach. Aber das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Ich bin doch positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Nee, wirklich. Also ja, ich bin da einfach, sagen wir mal, ein bisschen ignorant, was deutsche Whisky angeht, weil ich vielleicht auch einfach, weil ich mir sage, okay, ich kenne mich nicht mal ansatzweise umfassend mit schottischem aus. Mit schottischem aus, ja. Da fange ich jetzt nicht nur an, irgendwie in Deutsche rein zu dingseln. Ja, wobei es halt echt beziehungsweise ich gebe dem Ganzen vielleicht einfach noch mal ein paar Jahre oder vielleicht noch ein Jahrzehnt mal, um sich noch zu entwickeln. Ja. Wobei ich halt zum Beispiel von der schwedischen Distille absoluter Fan bin. Ja, vielleicht ist es auch einfach ignorant von mir. Ja, vielleicht mag man auch. Weißt du, der Deutsche an sich. Der Deutsche an sich ist ja auch ignorant. Nee, aber. Ja. Okay. So, machen wir einfach weiter im Thema Whisky. Genau. Wir haben uns nämlich überlegt, um den Podcast noch ein wenig interessanter für unsere Whisky-Freunde zu gestalten, führen wir eine neue Kategorie ein, und zwar das Whisky-Wort. Was sich vielleicht auch gar nicht mal so extrem an Leute richtet, die sich super mit Whisky auskennen, sondern eher an Leute, die sich so mal mit Whisky interessieren, aber gar nicht so den Überblick haben oder gar nicht so wissen, was da Sache ist. Ja, was labern die eigentlich, wenn sie von den und den Fässern reden vielleicht oder von den und den Brennerei-Utensilien oder wie wir es heute anfangen mit unserem Whisky-Wort. Jetzt hat er nicht mitgemacht. Whisky-Wort? Ja, super. Wir werden uns heute einfach mal mit einem grundlegenden Begriff des Whiskys beschäftigen, und zwar dem Single Malt. Genau. Was heißt eigentlich Single Malt? Dazu haben der Max und ich uns ein paar Gedanken gemacht. Ich bin natürlich durch meinen Beruf wieder irgendwie vom SGA Stöckchen gekommen. Wir werden auch auf der Seite eine neue Kategorie machen mit Whisky-Wort wird das heißen. Da werden wir nach Alphabet sortiert dann die einzelnen Wörter hinschreiben und dann kann man da nochmal kurz was lesen. Wir werden auch auf der Seite das wohl kürzer halten als dann im Podcast beschrieben. Genau, aber einfach so. Und wer dann außerhalb vom Podcast sich tiefergehend damit auseinandersetzen will, der wird sicher ja mit so einer Grundidee, die durch unsere Erklärung kommen sollte, die Möglichkeit haben, es da weiter zu informieren. Ganz genau. So, kommen wir zum heutigen und ersten und alles übergreifenden Begriff. Single Malt, ja. Also ich weiß nicht, der Max kann ja mal anfangen. Wir müssen da jetzt selbst mal erstmal gucken, wie wir das ein bisschen genau aufbauen. Und wenn sich da irgendwie doch ein Fehler einschleichen sollte, bitten wir das mal erstmal zu verzeihen und ja, oder wenn es halt jetzt ein bisschen ja, oder durcheinander in den Kommentaren ist, zu korrigieren, wenn ja jemand das sogar besser weiß als wir. Ja, also Single Malt sagt ganz einfach erstmal, dass der Whisky aus einer Destillerie kommt, also aus einer Brennerei und nicht irgendwo mit, ja, es gibt eben auch Whiskys Blends zum Beispiel, wo Whisky aus mehreren Destillen dann verschnitten wird. Genau. Wobei man auch bei einem Single Malt, obwohl er aus einer Destille kommt, können da durchaus unterschiedliche Fässer und unterschiedliche Jahrgänge zusammengemischt werden. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Wein-Cuvée, wer da draus da irgendwie ein bisschen Ahnung hat. Und macht man halt einfach, dass man einen gleichbleibenden Geschmack und Geruch halt einfach hinkriegt. Dann nimmt man halt das Fass und das, und das schmeckt dann ungefähr so, wie die Standardlinie immer so ist. Genau, darum geht's nämlich auch natürlich einfach auf einem gleichbleibenden Niveau oder auch um Erwartungshaltungen zu erfüllen und gleichbleibende oder gleichschmeckende vor allen Dingen Abfüllungen einfach produzieren zu können, ist das natürlich sehr wichtig. Natürlich. Und dann hat man ja auch immer die Altersangaben auf den Whiskyflaschen. Und wenn man einen Single Malt hat und der ist 8 Jahre alt, dann ist das jüngste Fass in dem, ich sag jetzt einfach Cuvée, in dem Verschnitt, ist dann 8 Jahre alt. So kann man sich das Ganze dann ungefähr ein bisschen vorstellen. Richtig. Und dann ist eben auch noch ganz wichtig, dass Malt bedeutet eben, dass nur gemälzte Gerste verwendet wird und keine anderen. Genau, es gibt noch Getreide oder anderen Stoffe, die man eben auch verwenden kann, um Whisky zu produzieren, wie zum Beispiel Roggen. Roggen, das hat man im Bourbon, ist glaube ich mindestens 51%. Im Bourbon ist mindestens 51% Mais. Genau. Im Canadian Whisky ist Roggen, glaube ich. Genau. Also Roggen wäre dann halt Rye und ja, wobei ich, gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall ist Bourbon ist auf jeden Fall Mais. Das ist ja heute jetzt erstmal nicht wichtig, aber das so die anderen Richtungen, in die es da auch gehen kann, wenn man immer noch von Whisky spricht. Also im Prinzip einfach ist hier dann die Grundlage, auf der oder aus der der Schnaps gebrannt wird, gemälzte Gerste. Genau. Da zu Gerste werden wir bestimmt auch nochmal dann was machen. Mhm. Nur grob ist halt, die Gerste wird halt, was gemälzt heißt, die wird halt in Wasser keimen gelassen und dann auf diesen, hat man auch so Malzböden, die sieht man ganz schön immer, wird da gelagert und noch keimen gelassen und für die krassen Typen unter euch und unter uns und was weiß ich, dabei werden halt die, wird halt der Zucker in der Gerste umgewandelt und dann kann man da halt dann durch die Gärung Alkohol erzeugen. Genau. Aber um es eigentlich einfach nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, Single Malt heißt also, wenn irgendwo Single Malt draufsteht, das ist Whisky, der zu 100% aus Gerste bzw. gemälzter Gerste besteht und aus einer einzigen Brennerei stammt. Ganz das genau. Im Prinzip. Das ist alles. Einfach auch natürlich auch was, womit man einen Whisky bewerben kann, aber vor allen Dingen auch ursprünglich gedacht, wahrscheinlich einfach als eine Qualitätssicherung. Das heißt, du darfst es nur draufschreiben, wenn du diese Kriterien auch erfüllst. Ja. Und kriegst halt keinen Miss, also nicht irgendwas anderes angetreten als das, was du vielleicht haben willst. Genau. Ja, wer da Anregungen, Fragen hat, kann sich gerne melden und wer Fragen zu einem bestimmten Whisky-Wort hat, kann uns einfach ein Whisky-Wort schicken, genau, was er gern erklärt kriegen würde und dann machen wir das einfach in der richtig nächsten Folge. Ja, ich hoffe, dass ja, und es kann halt auch mal sein, geklappt, dass es irgendwie ein bisschen exotischer wird und ein bisschen wir auch selber da recherchieren müssen und uns mal ein bisschen gucken müssen, ja, was ein Wort vielleicht oder was da genau dahinter steckt. Ja, aber Whisky ist ja zum Glück so vielseitig, dass dort uns die Wörter wohl erstmal nicht ausgehen werden. Genau. Ja. Schön. So, so spannen wir einen Bogen, beziehungsweise haben den Whisky-Teil etwas abgeschlossen. Mhm. Und kommen nun zu den Erlebnissen der letzten Woche. Ich habe sogar was richtig Geiles zu erzählen. Dann fang du doch einfach mal an. Weil du hast nichts Geiles zu erzählen. Ich war halt arbeiten auf Seminar und dementsprechend seit letztem, also die ganze unter der Woche jetzt komplett unterwegs und ja, letztes Wochenende war auch nicht viel mehr als Football spielen. Oh. Und was ich immer gleich erzählen will, erzähl du doch ja einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja einen super Arbeitskollegen, der sich so ein bisschen um meine Ausbildung im Bereich Wein kümmert. Und dem guten Mann habe ich zu verdanken, dass ich letzten Samstag eine wahnsinnig krasse Tour hatte in Sachen Wein. Der hat das geplant bestimmt ein Dreivierteljahr lang. Dann haben wir uns am Samstag getroffen mit ein paar Leuten und waren so gut 7 Kilometer am Ende durch den Schweizer Annaberg gewandert oder jetzt, wie es jetzt besser weit ist, gibt 3 Lagen, also 3 Bezeichnungen in dem Schweizer Berg, ist der Herrenberg, die alte Burgmauer und der Annaberg. Haben dort 8 Stationen eingelegt, unterschiedliche Weine an den Stationen probiert, die dort an den Stationen gewachsen sind. Und wir haben dann erklärt bekommen, ja, wie sich das Moseltal gerade um Schweich und die Geologie dort gebildet hat, dass da zum Beispiel 3 unterschiedliche Bodenarten aufeinandertreffen, rotliegend, Muschelkalk und, glaube ich, vergessen, verdammt. Der Schiefer oder wie oder noch? Rotliegender ist Schiefer. Okay, ach, roter Schiefer. Und dann Muschelkalk, okay, und ja, dieser andere Schiefer oder ist blauer, ja. Blauer oder grauer? Oder bin ich da? Gefährliches Halbwissen, ja, aber ist es nicht so? Ich glaube, es ist Grauschiefer. Also es sind ja so verschiedene Adern, ja, immer, die durchaus da sind ja auf jeden Fall 3 Bodenarten, die dann ganz, ja, so also ist einmalig quasi. Deswegen ist der Wein halt da auch so wahnsinnig gut. Und ja, dann noch ein bisschen historisch über die Rebsorten, wie der Riesling entstanden ist und bisschen historisch was über Schweich und die Römer und Kelten. Sowas, wie lange da schon Weinbau ist. Also war halt schon Römerzeit, dort schon Weinbau. Und bisschen was über die unterschiedlichen Rebsorten. Was, ich will jetzt auch nicht so krass da ins Detail gehen, weil das ist halt jetzt schon sehr speziell. Ja, und sind dann halt nachmittags zu ihm nach Hause und haben gegrillt noch und haben dann wirklich absolut krass alte Weine probiert. Also ein Riesling von 1961, ein Riesling von 1971, 81, 96 und 2006. Und wir hatten halt Glück, weil das kann halt nicht immer so sein, aber die Rieslinge, selbst der 61er und 71er, die waren fantastisch noch. Also du hast denen natürlich angeschmeckt, dass die halt schon älter sind. Ja, das war nicht so eine richtige oxidative Note. Dann ist der Wein ja eher schlecht. So ein bisschen eine petrolartige Note. Ja, so, die geht so ein bisschen in Richtung Sherry. Also man kann ganz gut eine oxidative Note beim Wein beschreiben mit Sherry, weil Sherry, der schmeckt super krass oxidativ. Okay. Aber die ist noch ein bisschen anders, weil sie ja nicht wirklich oxidativ ist. Aber du hast wirklich noch, du hast noch Säure geschmeckt, die natürlich über die Jahre ein bisschen abgeflacht ist und eingebunden wurde. Und noch Süße, also waren halt alles sehr restsüße Weine. Und wahnsinnig gut. Also ich meine, für einen Weißwein, der war 53 Jahre alt, und den konntest du super trinken. Also du hast den nicht irgendwie so runtergewürgt, sondern du hast ein Glas getrunken und gedacht, ja geil, ich will noch. Ja. Ja, ich habe bei dieses Jahr, aber vor so vier, fünf Monaten auf der Gutsweinprobe bei den Vereinigten Hospizien und da war auch eine Spätlese oder ich glaube sogar eine Auslese, also ja, Auslese irgendwie von 89. Aha. Die war halt auch großartig, also hat man natürlich nur ein bisschen von gekriegt, also die konnte man ja kostenlos da auch probieren, aber die war auch großartig und die konntest du auch richtig geil trinken. Die war halt irgendwie noch mal viel konzentrierter als alles, was du so an 3-4 Jahre alten Sachen probieren konntest da. Das war unglaublich. Also deswegen, das ist halt irgendwie der Wahnsinn, weil viele Winzer und Weingüter, Kellereien, die bauen halt heutzutage echt der Wein lese, vergären lassen, im Frühjahr schnell gefüllt und der soll, sobald er gefüllt ist, sollst du den trinken können. Weil das wollen die Kunden. Die wollen, wenn die den Wein kaufen, wollen die den abends direkt trinken, aufmachen und trinken. Die Mehrheit der Leute trinkt ja auch so Wein. Ja, kaufen, abends einfach trinken. Und die anderen Leute kaufen dann eben genau von Weingütern, die es halt nicht so machen. Ja, und das ist eigentlich super interessant, weil eigentlich, weil du sagst ja, ein guter Wein, dann lässt du den halt mal ein bisschen länger noch im Fass und füllst den und dann lässt du den halt erstmal ein, zwei Jahre liegen und dann bringst du den erstmal und dann lässt du den vielleicht noch zwei, drei Jahre liegen und dann probierst du nochmal und der verändert sich ja und gerade halt, gerade ganz viel, was Säure zu tun hat, wird halt über die Zeit wesentlich interessanter. Genau, aber gerade diese frische Säure, die bei trockenen Rieslingen gerne, die Leute gerne haben wollen, die verliert sich, glaube ich. Zumindest wenn der Wein nicht gut ist. Die verliert sich eh, also dieses frische, spritzige. Und wenn der Wein aber nicht viel mehr hat, weil er nicht so wirklich, oder weil er okay ist, aber nicht überrangt, dann hast du halt nicht mehr viel, wenn der Wein, dann ist der halt schnell, in Anführungszeichen, kaputt. Ja. Und funktioniert einfach nicht mehr. Und, ja. Ist auf jeden Fall super interessant gewesen und, ich habe sehr viel mitgenommen, bin auch das Ganze noch ein bisschen am Nachbearbeiten und immer am Gucken, krieg auch noch Unterlagen. Vielleicht schreibe ich ja irgendwie mal was darüber. Und dann, sollten wir vielleicht aber auch mal machen, uns irgendwie einen geilen Wein kaufen, aber mehrere und dann alle 3 Jahre eine Flasche probieren. Ja, wenn ich mir halt Wein ordentlich lagern kann. Wenn ich irgendwann mal Geld verdiene und einen Weinkühlschrank besitze, dann, ja, dann ist halt das Hauptproblem, ja. Also ich will den halt, kannst halt nicht in der Küche lagern, weil das viel zu krass Temperaturunterschiede und Licht ist auch ganz schlecht. Und ja. Ja, stimmt. Ich glaube, bei uns im Keller wäre gar nicht so schlecht, aber der ist nicht abgesperrt. Oh, was denn hier? Was ist hier? War auch geil, kleine Anekdote. 98, er muss gut sein. Kleine Anekdote zu den Whiskyproben. Die haben nämlich einfach an der Tür gelehnt, an der Haustür. Und war halt so ein Paket, da stand ultra groß Whisky drauf. Sehr gut. Und ja, nochmal top Postbote. Postbote. War DHL oder? Nee, war noch Postbote, war so eine kleine so Warensendung. Ah, okay. Ja, also ja, die halt clever. Zu groß für den Briefkasten, aber zu klein für einen richtigen Auslieferer. Ja, schön. Aber ja, warum auch direkt Whisky draufschreibt, nicht einfach nur Achtung zerbrechlich? Achtung Whisky. Achtung zerbrechlich, kitschige Glaskunst. Ja. Ja, wo wir aber auch schon wieder versandmäßig, will ich vielleicht auch noch sagen, wir beide haben uns beim Bottle Club angemeldet. Genau. Bin ich durch den von mir sehr geschätzten Christoph Raffel draufgekommen, der ja den Original Verkorkt Podcast macht. Oder die Blog Seite. Vor allen Dingen, der Blog, schreibt ja mehr, als dass er Podcasts aufnimmt. Ja. Also ich bin halt auf den gestoßen, als er diese Moselreise gemacht hat. Aber ich finde es, um da kurz einzuhacken, schön, dass er mehr schreibt, weil er schreibt gut und zweitens lese ich manchmal auch einfach gern. Ja. Podcasts sind super und toll, ich höre ganz viel Podcasts. Aber manchmal lesen ist aber manchmal gut. Ist auch schön, einfach mal kurz was zu lesen. Und er hat mir halt den, ich sag mal so, er hat mich den Wein über 10 und unter 20 Euro näher gebracht. Ja, das stimmt. Weil, also, die gebe ich auch durchaus aus. Weißt du, ein Wein für einen Zehner ist halt okay. Ja, absolut. Ich trinke ja halt auch einfach nicht einfach mal so eine Flasche Wein, weil ich einfach die alleine trinken müsste. Mein Mitbewohner trinkt nicht wirklich viel Wein. Und dann mache ich ja unter der Woche keine Flasche Wein auf. Ja. Also habe ich da keine Ausgaben. Ich meine, Leute, die unter der Woche 2 Flaschen Wein für 3 Euro vom Aldi kaufen, haben 6 Euro ausgegeben. Und trinken am Wochenende vielleicht noch einen, wenn Leute zu Besuch kommen. Ich trinke lieber mit denen dann eine Flasche für 9 Euro. Das ist schlicht und einfach Fakt. Mal davon abgesehen, dass ich halt eh kein Problem habe, Geld für Genussmittel auszugeben. Ja. Und das gerne mache. Aber das finde ich schön, ja, stimmt. Der ist so genau so in der... So Weine bis 20 Euro. Ne? Das ist halt genau das, was ich halt noch ausgeben würde. Bis 20 Euro, sage ich mal. Momentan, ja. Wenn momentan, kein ja. Wahnsinnig besonderer Anlass ist. Auf jeden Fall hat er darüber geblockt die Woche und ich habe da mal drauf geguckt und ich fand das super cool, muss ich sagen, weil ich dieses Jahr super, super, super, super, super viel Riesling probiert habe und mir kommt der halt voll aus den Ohren raus, muss ich sagen. Und ich will was anderes trinken und dann ist mir das ganz nahe gekommen. Hast du noch? Beschreib das mal, Max. Ich habe jetzt hier so lange Monolog gehalten. Okay, ja. Ich hab auch mal zu. Nee, okay. ja, für mich ist halt, ich kenne mich mittlerweile so ein Stück weit mit Riesling aus. Ein Stück weit wirklich wenig. Aber, also ja, ich habe aber auch relativ viel Riesling getrunken dieses Jahr und mich da mal so durchprobiert und überhaupt damit beschäftigt und fand das halt so interessant, weil das einfach für uns regional ist. Und da regionale oder sehr nah regionale Produkte in Top-Qualität um dich rum hast. Und dann finde ich es immer gut, sich erstmal mit was zu beschäftigen, was man vor der Haustür hat. Aber ja, dabei muss ja nicht unbedingt bleiben, denn Wein ist ja irrsinnig vielseitig. Und ich habe halt wirklich schlicht keine Ahnung von irgendwelchen anderen Rebsorten. Absolut gar keine Ahnung. Wir müssen einfach nur auf den Punkt zu bringen. Also ich kann höchstens sagen, schmeckt mir oder nicht. Ich kann auch Sachen vielleicht rausschmecken, aber ich kann nicht anhand von dem, was da vielleicht draufsteht oder irgendwo mich so orientieren, dass ich was kaufen kann, von dem ich erwarten kann, dass es schmeckt. Ich kann mir höchstens was zeigen lassen und dann sagen, okay, das schmeckt mir oder nicht. Ja. Ja, und da setzt halt Bottle Club an, weil du meldest dich an, du machst so 5 Fragen, so ganz trivial, die überhaupt nichts mit Wein zu tun haben. Genau, also die Frage, wie man den Kaffee am liebsten trinkt, da kann man dann auch ankreuzen, man trinkt überhaupt nicht gern Kaffee, wie salzig man ist, also immer salzig, so in der Abstufung. Sauer. Säure, süß, Das und Schärfe war. Nee, Schärfe hat nicht. Egal. Aber okay. Sehr einfache Fragen, die überhaupt nichts mit Wein zu tun haben. Ja. Also du musst nicht und Alltagssituation oder ja. Alltagskonsummittel darstellen und du brauchst nicht groß überlegen, sondern klickst halt einfach an. Genau, und grob so den eigenen Geschmack grob genau. einzuordnen. Dann kannst du noch auswählen, wie viel Weine du empfohlen bekommen hast. Ich habe jetzt halt zwei weiße, zwei rote. Genau. Weil die haben, glaube ich, zwei rote, einen weißen. Oder ich weiß nicht, aber ja. Man kann es ja auch jederzeit wechseln. Wechseln. Und die haben halt das Konzept, die haben jeden Monat wechselnde Weine. Ich glaube, es sind so 10. 10 rum, ungefähr. Könnte nicht sein. Ich weiß nicht an. Genau. Und dann bekommt man monatlich Empfehlungen. Jede Flasche kostet 9 Euro. Und du kannst dann halt die Weine bestellen. Einfach, sage ich mal. Genau. Also du kriegst die empfohlen und dann kriegst du die einfach. Und sind sogar nur 8. Sind 8. Ich glaube, waren aber mal, die nehmen immer raus, wenn die, glaube ich. Ja, und dann bekommst du die einfach. Was ganz angenehm ist, ich habe jetzt bin über den Link vom Christoph Raffelt rein, habe dafür eine Flasche umsonst bekommen. Hab meinen Freunde-Werben-Link bekommen und dann hat der Max zum Beispiel und noch ein anderer Freund von mir auch eine Flasche umsonst bekommen. Und ja. Ich bekomme dafür halt auch Credits und krieg, glaube ich, für, wenn du bestellst, habe ich jetzt 2. Ja, ich glaube, ich habe jetzt 2 frei ja. oder so. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich würde auch die Flaschen bezahlen, aber ist halt irgendwie ganz nett. Ja, ich finde halt auch, und es ist halt, also gerade so, ich habe jetzt auch 3 Flaschen genommen. 3 Flaschen im Monat. Ich glaube, du musst mindestens 3 Flaschen nehmen. 3 ist das Minimum, aber du kannst, ja. Das wäre aber genauso die Menge, die ich interessant finde, ja. irgendwie so. Weil das 3-mal im Monat irgendwie mit Leuten, weil ich trinke sie, wie gesagt, nicht alleine, ja. dazu kommen, eine Flasche Wein zu trinken, ja, durchaus. Und dann 27 Euro finde ich auch nicht völlig überzogen, sondern gut. Ja. Und ich habe, also ich weiß halt, oder ich hoffe es zumindest, oder ich gehe mal davon aus, und das hat auch viel damit zu tun, dass der Christoph Raffelt, warum komme ich auch raus? Egal. Dass der hat auch einige Weine davon schon mal irgendwie, oder Weingüter da lobend erwähnt hat. Und gesagt hat, die Auswahl findet er auch nicht schlecht, dass ich da irgendwie, ja, so ein bisschen das Vertrauen habe. Da hat jemand gute Weine für den Preis aus der, also von der Rebsorte oder der Richtung einfach. Genau, man hat auch wieder das Ganze aufgemacht ist und so, also man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt Scheiße kriegt. Richtig. Und ein anderer Kumpel von mir hat auch schon einen Wein probiert und fand den auch sehr gut. Den er gekriegt okay. habe. Die haben auch innerhalb von einem Tag war das da. Das war super schnell da. Super ja, schnell da. Wir posten unter den Kommentar, unter den Beitrag einfach mal unsere beiden Links und dann kann jeder entscheiden, wem er eine Flasche spenden will, sofern er sich denn anmelden möchte. Stimmt, ja, können wir machen. Ja. Das wäre ganz nett, also weil auch eine Form, uns zu unterstützen. Wäre eine nette Form, uns zu unterstützen, ja. Genau. Und ich finde das Konzept echt gut. Also ich auch. Also ich finde es interessant. Ich habe ein Rosé, ein Bordeaux, wobei das hast du den Rosé noch gekriegt? Ja. Der war bei uns, glaube ich, ausverkauft. Ah, nee, wir wollten einen anderen Rosé. Ah, okay. Der ist nicht mehr da. Genau. Und ein gelben Muscatella. Ich habe ein ja. Ein Rio. Den aus Spanien. Rioja. Rioja, genau. Einen, geh mal runter. Ich glaube, das ist ein Pinot Blanc. Den habe ich, glaube ich. Oh, ich weiß schon nicht mehr. Meine Weine sind auch gar nicht mehr drin. Ah, okay. Aber vielleicht sind die einfach mittlerweile. Ja, die sind vergriffen. Die waren so gemocht. Du hast, ja. Dass die einfach schon. Aber das ist halt auch schon interessant, ne? Da habe ich auch gedacht, oh Bordeaux, Gott. Weil Bordeaux denkt, verknüpft man irgendwie immer mit so ein bisschen, ich zumindest, so, mit der hohen Kunst des teuersten vom tollen Wein, so ein bisschen. Weißt ja, du? Nee, muss Bordeaux, aber sein. Muss ja auch nicht sein. Ist ja eigentlich auch eine Ich habe gerade geguckt, ich habe noch einen Sauvignon Blanc. Ah, okay. Einen Rocher, einen Sauvignon Blanc und einen Pinot Blanc. Ja, keine Ahnung, da habe ich auch so gedacht, aber ich habe gedacht, probier es einfach mal. Die wurden mir, glaube ich, also mir wurden auf jeden Fall der Bordeaux und der Muscatella empfohlen, aber ich wollte den Rosé unbedingt probieren. Da kann man natürlich auch von den Empfehlungen abweichen. Ich habe ja so einen Rosé probiert von LAM da. Mhm. Also Lämmerschreck aus Süd, Südafrika, der war großartig. Und seitdem denke ich mir, ah, Rosé. Weil Rosé war oft halt so, ja, wie das oft bei so Produkten ist, Rosé hat einen unheimlichen Hype gekriegt und dann wurde Rosé halt kacke. Ja. Aber es gibt halt auch durchaus gute Rosés. Richtig. Wer sich eben noch gewundert hat, Pinot Blanc ist ganz einfach Weißburgunder. Ja. Kennt man halt darunter Pinot vielleicht Grigio ein bisschen ist Grauburgunder. Besser. Ja. Und so weiter. Ja. Richtig, Pinot Noir, Spätburgunder. Spätburgunder. Und auch noch ein lustiger Fun Fact. Man weiß nicht, ob Weißburgunder aus Chardonnay entstanden ist oder Chardonnay aus Weißburgunder. Die sind sehr ähnlich. Was war zuerst da? Ja. Der Chardonnay oder der Weißburgunder? Ja. Ja, stimmt. Aber was ich auch noch sagen wollte, weil du eben schon zum Thema Lagen unterwegs warst, ich war ja wieder auf Seminar und zwar diesmal in der Bildungsstätte Marienburg. In Pünderich. Genau, gegenüber von Pünderich. Beim Buschens Klemm. Genau. Bei, also in Pünderich ansässig ist Clemens Busch, einer der bekanntesten und auch ein sehr guter Öko-Winzer von der Mosel. Wobei auch es gibt viele gute Winzer aus Pünderich, muss ich sagen. Ja, gut. Ich habe ein paar. Sein. Aber der ist halt der bekannteste. Der ist halt super bekannt und der macht auch guten Wein. Ja, das ist halt sehr bekannt. Aber deswegen. Und traumhaft schön da. Ich habe wieder erkannt, wie schön doch die Terrassenmosel ist, wie man so schön sagt. Und ja, war schön. Also die Lage heißt ja auch Pündericher Marienburg. Und ja, genau, da liegt auch die Burg. Also du gehst da eine Treppe runter und bist quasi am Weinberg. Das ist interessant. Echt fantastisch. War auch einfach geil da. Ich war einmal morgens laufen. Ich war laufen, ja. Was geht mit was dir? Was geht mit dir? Aber durch die Weinberge war es cool. Ja. Anstrengend, aber cool. Ja, und das fand ich einfach nochmal schön. Und da habe ich mir auch gedacht, wir müssen irgendwie unbedingt vielleicht im Herbst mal auch irgendwie am Wochenende so eine Art Ausflug machen. Möchtest du mit Traumlesen kommen? Ah, nee, ja. Geht bald los. Also ich denke mal, 2 Wochen, dann fangen die frühen Sorten an. So als Training nach der Saison quasi. Ja. Ist wahrscheinlich durchaus ordentliches Training. Also wenn du eine Woche mitgehst mit mir und Hannes und so, ich denke, du bist dann doch, abends bist du froh, wenn du im Bett bist. Kannst du mir vorstellen. Ja. Aber der Herbst, ich will so ein bisschen teasern, spoilern, der Herbst wird für mich absolut großartig und ich werde ganz viel im Podcast davon erzählen. Okay. Weil ich werde ja meinen ersten eigenen Wein machen. Stimmt. 400 Liter, da können wir uns ordentlich besaufen. Ja, aber wir sind erfolgreiche junge Menschen. Ich gewinne vielleicht morgen mit meiner Fußballmannschaft eine Meisterschaft, die zweite in Folge, du machst eigenen Wein, das ist fantastisch. Wir sind einfach, also... Wir sind, ja, jung, dynamisch, kreativ, teamfähig, innovativ, kreativ... Wahnsinn. Irrsinnig. Also, besser geht eigentlich nicht. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich noch irgendein anderes Thema habe. Du warst laufen, das finde ich gerade echt ein bisschen abgefahren. Ja, nein, morgens habe ich hatte halt unheimlich Bewegungsdrang, weil auf dem Seminar nachvollziehen. Ist nicht so unfassbar viel mit Bewegung und vor allen Dingen kein Training und dann musste ich einfach mal morgens laufen. Also irgendwas machen und laufen gehen war halt eins Mögliche. Ich habe noch 2 Tage, muss ich arbeiten, Montag, Dienstag, und dann habe ich quasi 3,5 Wochen Urlaub, dann werde ich bestimmt auch ganz viel nach Bewegung schreien. Ja. Aber ist der Traumleser. Also könnte sein. Ja. Ja, ich stelle mir echt anstrengend vor. Also auch so, also weil ja im Steilhang ist. Ja, Schweicher Annaberg ist halt schon steil und dann musst du ja auch, also nicht immer, man muss halt die Traubenbütten schleppen. Das müssen nicht alle, aber ich mache das halt, weil doch der Altersdurchschnitt beim Traumlesen doch eher 70 plus ist. Ja. Was schon krass ist, weil du dir überdenkst. Ja. Oder du hast halt ein paar osteuropäische Hilfsarbeiter dabei. Die übrigens total verrückt sind. Also voll krass Arbeitstiere, Wahnsinn. Also. Ja, ja und also du merkst das doch schon. Also es ist eine super schöne Arbeit, weil du halt direkt Fortschritt siehst. Und du hast Wein und du hast kriegst Mittagessen und trinkst ein Gläschen Wein und die Leute sind alle super gut gelaunt und alle sehr herzlich und nett und manchmal fangen sie an zu singen und ist halt super schön und dann stehst du abends da, du hörst halt immer auf mit Traumlesen, wenn die Sonne untergeht quasi, weil dann ist so 5-6 Uhr und dann siehst du halt den Sonnenuntergang, siehst den Traubenwagen voll mit Trauben und fährst dann noch in Weingut abkeltern bis 10:30. Okay. Ja, ich glaube, das verträgt sich nicht ganz so gut mit anderen Sachen, die ich so, also zeitlich. Ja, nee, also Traubenlesen ist halt, wir haben immer, ich glaube, um 8:30 angefangen bis okay. 17 Uhr oder so. Ich guck mal. Ja, muss. Schon interessant, ja. Aber mal so einen Tag ja, mit. Würd, so einen Tag mit. Also ich würde auf jeden Fall, also jeder, der gern Wein trinkt, ja, sollte mal deswegen, einen ja. Tag Traubenlesen gehen, damit er einfach mal den Wein schätzen lernt. Ja, ich glaube. Weil, dann hast du einen Tag im Herbst dabei und ein Jahr hat 365 mhm. und du denkst dann so, krass. Ja, auf jeden Fall. Wie ja, kann einen Tag denn, sollte man das auf jeden Fall, ja. Also machst das glaube ich auch auf jeden Fall. Aber wenn, wir freuen uns auf jeden Fall, weil jede helfende Hand ist gerade, also wenn noch ein bisschen mehr regnet, dann kannst du halt die Ernte auch, ja. Ist schwierig dieses Jahr, oder? Voll viel Regen. Also es halt jetzt, weil so viel Regen war und so warm, sind die Trauben, also hängen super viele Trauben zusammen. Mhm. Es hängen so viele Trauben und die sind so groß, dass die sich gegenseitig abquetschen und abdrücken. Ah. Und wenn dann haben die offene Stellen oder Quetschungen und wenn dann jetzt nochmal regnet, dann hast du sofort Fäulnis und Pilze drin. Und schlecht. Dann ist Kacke, weil dann, das schmeckst du halt auch im Keller, dann kriegst du halt auch nicht mehr reguliert, richtig. Ja, krass. Ja. Und deswegen, das Jahr könnte entweder super bombastisch werden, wenn jetzt noch 6 Wochen schön ist, oder halt voll in die Hose gehen. Ja. Und dann kann dir auch noch passieren, dann hagelt, dann hast du auch nochmal verkackt, oder das ist halt wirklich krass. So... Die Existenz hängt halt jetzt quasi nicht mehr von dir ab. Sondern vom Wetter. Sondern vom Wetter. Das ist nicht ohne. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, mal sehen. Ja, ein Thema habe ich noch. Seit ja, gerne. Donnerstag, also vorgestern, ist die neue NFL-Saison am Laufen. Yeah. Und ich bin einfach nur froh. Football ist wieder da. Das ist so blödsinnig, weil eigentlich habe ich fast das ganze Jahr über... mit Football zu tun. Ja, eigentlich habe ich auch das ganze Jahr über mit Football ja. zu tun. Weil in der Zeit, wo wir die Saisonvorbereitung haben, wo es nicht so viel um Football geht, sondern um Ausdauer und den ganzen Kram, ist noch NFL, also Football noch zum Gucken und danach ist wieder selber bist Football du ja spielen. Dran. Und wir sind ja immer noch in der Saison, deswegen habe ich ja mittlerweile einfach rund, also 365 Tage mehr quasi Football. Aber es ist irgendwie geil, einfach wieder auf Football gucken. Morgen sind auch Spiele, gell? Genau, morgen sind ja. auch Spiele. Also morgen am Sonntag, wir nehmen an einem Samstag auf. Aber da ich... ja, selber morgen noch spiele, werde ich morgen wohl noch nicht dazu kommen. Ja. Vielleicht dann Montag. Aber ist ja unser großer Plan immer sonntags geil kochen und geil Sport gucken. Ja. Was sich spätestens im November dann auch wirklich regelmäßig etablieren soll. Ja. Oder so Mitte November. Ja. Oktober. Oktober, November. Und dann gibt's irgendwann dann Wein von mir. Zu geilem Essen. Das ist geil. Da freue ich mich drauf. Ja. Ja, ist auf jeden Fall super, weil... ja, ich gucke auch gern Sport, NFL. Ja. Barca hat ja diese Woche leider Länderspiel, Kack. Pause. Stimmt, ja. Ja, aber ist halt einfach mal entspannend so, gut, beim Fußball jetzt 90 Minuten. Fußball dauert ein bisschen länger. Ja, mit Werbepausen und so, aber. Aber mal halt auch einfach so. Ja, das. Mal so, das ist halt so, schon so ein, Konsumerlebnis, wo du halt nicht viel denken musst, aber super viel Emotionen hast. Ja, das weißt stimmt. du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Weil wenn du so eine Serie oder einen Film guckst, dann hast du immer so, ja, wow, ja. Dann gucken wir ja auch nicht irgendwie Die Hard 12, sondern irgendwie schon immer was mit Gehirn. Ja. Ja, und Sport gucken ist halt so einfach so ausschalten und nur aufnehmen. So. Auf jeden Fall. Das ist halt geil. Deswegen gucke ich so super gern Sport. Auch. Ja, stimmt. Und ich fieber halt deswegen gern mit. Deswegen gucke ich wirklich auch gern Sport an, von denen ich wenig Ahnung habe. Also so rein vom, ich gucke zum Beispiel gern Tennis, aber ich habe eigentlich wirklich wenig Ahnung davon. Also ich kann schon sehen, wenn irgendwas ultra geil ist, oder ich kann zumindest hören, ach, das Publikum jubelt, ist bestimmt ultra geil. Nee, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von, so von Technik und so, im Tennis zum Beispiel, aber ich finde unheimlich spannend. Also wenn der Sport halt gut ist oder so. Oder beim Football habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Einblick ja. und so, und da lese ich auch relativ viel zu, da ist es noch krasser. Aber auch jetzt, als ich in diesem Jahr auch ein bisschen mehr NBA geguckt habe, da hatte ich ich habe schon grundlegend Ahnung vom Basketball, aber gerade so taktisch und so eigentlich nicht viel. Und es war schon interessant, das dann mal zu gucken. Ja. Und auch zu gucken und dann eventuell, wenn man sich für sowas interessiert hat, zu wissen, wo man nachlesen kann oder wo man das nochmal nachlesen kann oder begleitend dazu eben lesen kann und sich dann so ein bisschen daran auch bilden kann. Und dann hat es auch wieder so ein bisschen einen Anspruch. Ja, auf jeden Fall, stimmt. Wenn man den also hat, dann auch noch so ein bisschen hat, ist auch nochmal auf eine andere Art und Weise geil, aber manchmal ist es auch einfach super, sich hinzusetzen und einfach mal sich wirklich gucken. Deswegen habe ich zum Beispiel im Studium immer noch sau viel Tour de France geguckt, weil da konntest du halt nebenbei so geil mitlaufen lassen. Hast halt irgendwie was gebastelt, gemacht und dann hast du halt nebenbei Tour de France geguckt. Richtig. Aber ja, es ist NFL und Fußballsaison ging wieder los und ja, Wein ist da und das Essen, dafür werden wir auch sorgen. Und was wohl im nächsten Thema auch Podcast sein wird, am Dienstag. Podcast auch Thema sein. Entschuldigung, Wortwechselungs. Ja, okay. Ach so, stimmt. Und Destiny. Destiny kommt raus. Ein 500 Millionen Dollar Spiel. Stimmt. Ich bin gespannt. Nächsten Podcast mehr. Urlaub werde ich auch nochmal. Es wird ein toller Herbst. Herbst ist da. Aber trotz all der tollen Sachen, die da drumherum schwirren, werden wir natürlich nicht den Podcast vernachlässigen, sondern fleißig wöchentlich eine neue Ausgabe nachschieben. Ich möchte auch nochmal sagen, wie gesagt, wir machen ja die neue Whisky Award. Wer da Fragen oder Anregungen hat, soll sich bitte mal melden. Richtig. Allgemein mal ein bisschen Rückmeldung, weil wir sind jetzt ein bisschen am Expandieren, sag ich mal. Wir haben uns ja in so ein paar Verzeichnissen angemeldet. Genau. Und wir wollen uns verbessern, also ich zumindest, ich glaube der Max auch. Ja. Und wenn da irgendwie Anregungen sind, gerne einfach schreiben. Genau. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.